Siege zu erringen, gezogen von Schlacht zu Schlacht. Trotzen den Feinden, die von Osten kamen, stets unsere Art bedacht. Doch tief in uns muss die Sehnsucht, es wird das Blut in Flammen stehen. Oh, du traute Heimat, wann werden wir uns wiedersehen? Denn wo rote Fahnen Winde wehen, da fühlen wir uns zu Haus. Uns manch ein schönes Mehl grüßt, in weit entfernten Gaun. Zu dir allein wollen wir zurück, es naht schon der rote Fahne im Winde wehen, da bebt der Herzenschlag. Ob in Bomben, Hagel oder Stahlgewittern, der Mut uns nie verließ. Weder Tod noch Teufel konnte uns erschüttern, der Wille uns nach vorne trieb. Tief in uns wuchs die Sehnsucht, es wird das Blut in Flammen stehen. Oh, du traute Heimat, wann werden wir uns wiedersehen? Denn wo rote Fahnen Winde wehen, da fühlen wir uns zu Haus. Und manch ein schönes Mehl grüßt in weit entfernten Gaun. Zu dir allein wollen wir zurück, es naht schon der rote Fahne im Winde wehen, da bebt der Herzschlag. Und hören mein Bier ins Sand. Die stärkste Macht im Völkerringen hielt den Eisern stand. Doch tief in uns wuchs die Sehnsucht, es wird das